Auf dem Weg der Heilung. Eine Philosophie der Ganzheit. Von Anfang an auf Fülle geprägt von Mutter Natur, erinnern uns alle Weisheitslehrer und alle Religionsstifter dieser Welt, dass es gilt, im Laufe unserer Entwicklung in die Fülle und letztlich zur Erfüllung zurückzukehren und ganz, das heißt mit allem eins zu werden. Von Pythagoras bis Goethe lässt sich dieser Bogen spannen. Ersterer lehrte den inneren Kreis seiner Schule, Isotheros, die Idee hinter jedem Ding zu erfassen und über die Ebene der Ideen das Ganze zu erkennen. Letzterer ging davon aus, dass alles Geschaffene ein Gleichnis sei. Ein Gleichnis für unsere Aufgabe, wieder eins mit allem zu werden. Dazu ist es notwendig, wieder zurück zum Bewusstsein der Einheit zu finden, das wir ganz zu Beginn im Mutterleib erleben durften, als wir mit grenzenloser Wahrnehmung im körperwarmen Fruchtwasser schwebten. Zu allen Zeiten haben Meister wie Lao Tse und Buddha, Christus und viele andere dazu aufgerufen, uns selbst zu lieben und alle anderen. Unsere christlichen Kernsätze, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebet eure Feinde, laufen tatsächlich auf dasselbe hinaus, wie das noch weitergehende hinduistische Tatvamasi. Ich bin das und das und alles. Was nicht nur alle fühlenden Wesen, sondern auch die ganze Welt der Dinge mit umfasst. Wer sich in allem erkennt und jeden und alle liebt, sogar seine Feinde, wird eins mit allem, indem er die Einheit hinter allem erkennt, allen Wesen und sogar allen Dingen. Heute belegt sogar die moderne Physik diese Weltsicht des Zusammenhangs von allen mit allem als einzig stimmig. Als uns Astro- und Kosmonauten aus den Luken ihrer Raumkapseln blickend daran erinnerten, was für eine wundervolle Erde wir beleben dürfen und wie sehr sie unseres Schutzes bedarf, konnte James Lovelock aus ihren Bildern und Eindrücken die Gaia-Hypothese entwerfen. Sie schrieb uns die Erkenntnis ins wissenschaftliche und spirituelle Stammbuch, dass Mutter Erde ein wundervolles Lebewesen ist, auf dessen Oberfläche wir leben dürfen und dass es zu schützen, zu bewahren und zu hüten gilt. Heute in Zeiten vorherrschenden Mangelbewusstseins dürfen wir uns für dieses große, runde, wunderschöne, kosmische Lebewesen allerdings wie Kretzemilben auf ihrer Haut anfühlen, die sich immer schmerzhafter, immer tiefer bohren und ihre Oberfläche verunstalten und vergiften. In Wirklichkeit kratzen wir die Erde wohl weniger, als wir glauben, sonst hätte sie uns schon abgeschüttelt. Allerdings sollten wir sie nicht weiter provozieren. Immerhin rührt sie sich schon in zunehmenden Naturkatastrophen wachsenden Ausmaßes. Auf dieser wundervollen Erdkugel so eine schreckliche Menschenwelt des Mangelbewusstseins zu inszenieren, kann nicht unser Ziel sein. Stattdessen könnten wir auf den Spuren der alten Meister, den leuchtenden Wegweisern der Moderne wie Nelson Mandela und Eckhart Tolle folgen und auf ihr ein Paradies und in uns das Genie ins Auge fassen. Dass der Mikrokosmos Mensch dem Makrokosmos Erde entspricht, hat schon Paracelsus, der Ahnherr der ganzheitlichen Medizin, formuliert. Therapeuten wie Marianne Williamson erinnern uns inzwischen mächtig an unser Genie, das in jedem von uns steckt. Malcolm Gladwell belegt in seinem Buch Überflieger auf wissenschaftlicher Basis, wie leicht es zu verwirklichen ist. Nur Fleiß und Disziplin trennen uns tatsächlich von dem in jedem von uns schlummernden Genius. Der Neurowissenschaftler Gerald Hüther sagt sehr deutlich, 98% der Kinder hätten bei der Einschulung das Zeug zum Genie und beim Verlassen der Schule seien davon nur noch 2% übrig. Es ist Zeit aufzuhören, unsere natürliche Anlage zu Genie, Größe und Fülle zu ruinieren. Und es ist auch die Zeit zu erkennen, dass Zeit eine Illusion ist. Hermann Hesse hat es schon so wunderbar in seiner Erzählung Klein und Wagner beschrieben, als er diese Erkenntnis in seinem Helden Klein im Moment des Eintauchens in den Augenblick aufblitzen lässt. Der bis dato vom Leben gequälte Held erkennt in dieser Stern- und Sterbestunde, dass alles eins ist und er nie getrennt davon war. Dass ihn einzig Zeit von dieser Sicht getrennt hat, diese Illusion sei. Er sagt es ausdrücklich. Plötzlich gab es keine Frau, ohne die man nicht hätte leben, und keine, mit der man nicht hätte leben können. Alles ist eins in diesem Moment, und alles ist möglich in ihm. Nicht zufällig nähern sich auch die Filme Hollywoods, ein obendrein unterhaltsames Anzeigeinstrument der jeweiligen Zeitqualität, zunehmend diesem Thema. In dem Film Und ewig grüßt das Murmeltier muss Bill Murray die Illusion der Zeit erkennen. Er bleibt so lange beim selben Tag hängen und muss ihn wiederholen, bis er ihm einmal wirklich ganz gelingt. Dann findet er, frei von Zynismus geworden, die Liebe, und darf weiter im Augenblick leben. In Benjamin Button muss Brad Pitt die Umkehrung der Zeit durchleben. Uralt geboren, muss er die christliche Aufgabe, wieder zu werden wie die Kinder, physisch erleben. Und auch er darf dabei die Liebe finden und erkennen, wie gut der natürliche Lauf der Zeit ist. In Always Adeline darf die Hauptdarstellerin den Traum vieler Menschen verwirklichen, nicht zu altern, und erlebt, was das für ein Albtraum in dieser Welt ist. Wir erleben mit ihr die Freude über das erste graue Haar und die Erleichterung, endlich in den Kreislauf des Lebens zurückkehren zu dürfen. Die Krönung schließlich ist alles eine Frage der Zeit. Wo der noch jugendliche Held von seinem Vater in die Familientradition eingeweiht wird, die Zeit zurückdrehen zu können. Seine erste Liebesnacht muss er dreimal wiederholen, bis sie seinen und ihren Ansprüchen genügt. Aber mit der Zeit lernt er von der Zeit, worum es im Leben wirklich geht. Nämlich so zu leben, dass er nichts wiederholen muss, sondern immer im Augenblick aufgehen, in diesem glücklich wird und andere dabei glücklich macht. Filme sind die modernen Märchen und beschreiben himmlisch unsere Lebenschancen und nicht nur diejenigen, die aus dem Durchschauen der Illusion der Zeit erwachsen. Allerdings natürlich nur die guten, und heute hat sich da ein erheblicher Schattenbereich entwickelt, der bei weitem nicht nur Horrorfilme umfasst, die sich dem Schattenreich wenigstens vorsätzlich widmen. In dem Buch Spielfilmtherapie machen wir das deutlich, indem wir wichtige Filme deuten und deutlich machen, was für eine spannende und bewegende Psychotherapie sich daraus ergeben kann. Die Grimmschen Haus- und Königsmärchen hätten uns das natürlich auch schon lehren können. Sie laufen fast alle darauf hinaus, dass der Held ganz und mit allem eins wird. Die längste Zeit muss er seine Prinzessin suchen und erobern. Der Volksmund nennt sie die bessere Hälfte. C.G. Jung nannte sie die Anima. Die Spanier sprechen von La Media Naranja, der anderen Hälfte der Orange. Damit kommen die Spanier dem antiken Gleichnis von den Kugelmenschen sehr nahe, das davon erzählt, wie die kugelrunden, vollkommenen Menschen von Apollon mit dem Schwert in der Mitte durchgeschlagen wurden, um anschließend ein Leben lang ihre bessere Hälfte zu suchen. Das Märchen beschreibt das erreichte Ziel mit dem bekannten Satz: Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch. Ganz werden können wir das unsterbliche Muster in uns verwirklichen und weiterleben lassen. Märchen und Filme und noch früher die Legenden, das zu Lesende, können uns das Muster des Lebens vermitteln, sodass auch wir uns mit unserem Schatten vereinigen und eins mit der Welt und dem Leben werden. Heute haben wir die wundervolle, ja einmalige Chance, unsere Verbundenheit mit allem zu durchschauen und zu erkennen, wie nahe wir diesem letzten großen Ziel die ganze Zeit über waren und weiterhin sind. Allein die Tatsache, dass immer wieder einzelne Befreiung und Erleuchtung erlangen und zu leuchten auf diesem Weg wurden, kann es uns enthüllen. Und heute kommt uns auch noch die moderne Wissenschaft zu Hilfe. Die Kombination des Versuchs von Konrad Lorenz mit der Prägung der Graugansjungen mit unseren neuen modernen Mitteln kann uns ein Licht aufgehen lassen, nämlich dass unsere Verbundenheit nicht auf die Welt der fühlenden Wesen beschränkt ist, sondern sogar die sogenannte tote Materie umfasst. US-Forscher bewiesen das im folgenden, folgenschweren Experiment. Sie prägten Graugansjungen nicht auf einen Menschen, sondern auf einen Roboter. Wir können uns einen dieser Rasenmäher-Roboter vorstellen, die so lange über ein mittels Induktionsschleifen definiertes Rasenstück fahren, bis alles gemäht ist. Das machen sie verlässlich und gleichmäßig und ohne ein Rasenareal zu bevorzugen oder ein anderes zu vernachlässigen, wie sich leicht belegen lässt. Nun stellten die US-Forscher aber einen kleinen Stall mit den Graugansjungen, die auf diesen Roboter geprägt waren, an die Außenseite eines rechtwinkligen Rasenstücks. Und siehe da, der Roboter hielt sich entgegen allen Regeln der Statistik und seinen bisherigen Gewohnheiten näher und länger bei den Graugansjungen auf. Dieses Experiment wurde immer wieder wiederholt und erbrachte immer das Bahn- und Weltbild brechende Ergebnis. Wir haben keine Ahnung, wie und womit die Gänsejungen das zuwege bringen, aber sie tun es, oder besser noch, es geschieht. Und uns bleibt nur der Schluss, dass unsere Allverbundenheit auch angeblich tote Materie umfasst. Diese ist offenbar nicht so tot, wie es uns lange und seit Descartes erschien. Letzterer zementierte die Trennung in Subjekt und Objekt so nachhaltig, dass sogar Menschen einander zu Objekten verkamen. Es ist diese Verwechslung von Subjekt und Objekt, die Gerald Hüther heute als entscheidende Wurzel unserer zwischenmenschlichen Probleme erkennt. Wir sind in Wahrheit Subjekte, selbstbestimmte Wesen, mit jedem und allen und allem anderen ständig verbunden. Die anderen sollten wir zu unser aller Gewinn auch als Subjekte betrachten und behandeln. Die Geisteshaltung, die daraus erwachsen würde, beschreibt für mich am schönsten der amerikanische Anthropologe Carlos Castaneda bzw. dessen Lehrer Don Juan. Er teilt die Menschen in drei Entwicklungsstufen ein. Erstens diejenigen, die wie das Wild gleichsam automatisch funktionieren und vorgegebenen Trampelfaden folgen und höchstens ein ganz klein bisschen Bewusstheit haben. Zweitens diejenigen, die als Jäger schon deutlich wacher sind und im Wild auflauern und es übervorteilen können. Und drittens die Krieger. Sie sind so mächtig, dass sie sich vor niemanden beugen und so demütig, dass sie niemanden erlauben, sich vor ihnen zu beugen. Warum auch sollte jemand, der erkannt hat, dass er eins mit allem ist, sich vor irgendjemanden beugen? Oder diesem, der ja auch mit allem eins ist, erlauben, sich vor ihm zu beugen? Ein Krieger, der heimgekehrt ist in die Alleinheit, erkennt natürlich sein Genie. Und er hat Zugang zu allen Wesen und Achtung und Respekt vor ihnen, weil er zumindest den Keim der Verwirklichung in ihnen allen sieht. Er hat alle Ur- oder Lebensprinzipien in sich erkannt und zur Blüte gebracht, das heißt sie von der unerlösten destruktiven zur erlösten konstruktiven Ausdrucksform entwickelt. Diesen Weg wollen wir ebenfalls wählen, um uns zu Fülle und Erfüllung zu bringen. Von Anfang an auf die Einheit und ihren Überfluss geprägt, entsprechen wir als Mikrokosmos Mensch dem Makrokosmos Erde. Diese Verbundenheit schließt alles ein, die ganze Welt mit all ihren Wesen und Dingen.